Mittelbande, du musst aufstehen, denn die Reise geht schon sehr früh los. Ich zeig dir viele schöne Städte, denn als Fremdenführer bin ich groß. Das ist ein tolles Gefühl, denn unser Motorrad ist ganz famos. Die Häuser fliegen vorbei, das ist das Bild, wofür zwei. Das Glück ist auch mit dabei, heute sind wir frei. Hey Little Blondie, jeden Sonntag musst du mit mir auf die Reise gehen. Ich freu mich eine ganze Woche und dann bleiben alle Uhren stehen. Am Sonntag fahr ich mit dir, dann ist das Leben für uns beide schön. Wir bleiben immer zu Haus, wir fahren sonntags hinaus und mit Motoren geradeaus fährt das Glück vorbei, fährt das Glück vorbei. Little Blondie, lass dir sagen, das wird unser schönstes Hobby sein. Wir machen eine lange Pause und ich lade dich zum Tanzen ein. Wir tanzen spät in die Nacht und ich bring dich nach Haus im Mondenschein. Yeah! Die Lichter fliegen vorbei, das ist das Tempo für zwei.